Ich bin kein Fanatiker, aber ich bin das gewiss. Ein trauriger und militanter Ketzer. Hast recht. Und jetzt schweige still, wie man in Theaterstücken sagt. Es kommt wer. Oder besser, da ist sie. Nelly Bär, also erlaubst du mir, dich noch wie früher zu nennen, oder muss ich Mutter Äbtissin zu dir sagen und dir den vorschriftsmäßigen Respekt bezeugen? Du bist ein perfekter Kretin, Pamino. Alter Strich, Junge. Weißt du denn nicht, dass ich eine gewisse Zuneigung für dich bewahre und dass nur dies Ordensgewand mich vor deinen sündigen Händen schützt und vor jeglicher Versuchung, in die Welt zurückzukehren? Wer ist das? Ein Spross deiner Familie? Ja. Callisto, komm näher, dass ich dich der Mutter Äbtissin vorstellen kann. Was ist denn los mit dir, Mann? Was hast du? Nicht so viel, ich weiß. Aber auch viele Dinge, von denen ich nichts weiß. Darin, Melibea, sehe ich Gottes Allmächtigkeit. Darin sehe ich... Schön, Callisto. Nachdem ich in der gebührenden Art und Weise Ihren Fall geprüft habe, habe ich beschlossen, Ihnen Asyl in diesem Kloster zu gewähren, solange wie Sie von diesen Sizilianern verfolgt werden. Wie? Was? Du siehst, ich habe mir erlaubt, der Äbtissin die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit, dass du von dieser sizilianischen Familie verfolgt wirst. Eine Vendetta, die dich ins Unglück stürzt. Obschon du in allem, was diese Angelegenheit betrifft, unschuldig bist. Doch, ja, ja, ja, ja, doch, gewiss. Die Schwestern sind einverstanden, was nicht verwunderlich ist. Denn es sind Frauen, die Welt kennen und ihre Verfolgungen. Und in solchen Fällen zeigen sie, dass sie ein Herz haben. Oh, Melibea. Melibea. Eins, mein lieber Freund, müssen Sie wissen. Das ist ein Refugium von Sünderinnen, unter denen ich mich als der abscheulichsten eine befinde. Sie müssen schließlich wissen, dass unsere Schwestern, die eine mehr, die andere weniger, in der Welt schrecklichen Berufen nachgegangen sind. Wie zum Beispiel Prostitution. Und dass wir auch Diebinnen und Totschlägerinnen haben. Und sogar die eine oder andere Kindsmörderin findet sich in unserem Namensverzeichnis. Wie ich dir gesagt habe, Herr Callisto wird verfolgt, ohne ein Verbrechen begangen zu haben. Selig die Verfolgung leiden, Pamino, was auch immer der Grund ihres Unglücks sei. Eben, und weil ich deine großzügige Art kenne und mich deiner so großen Schönheit erinnere, deshalb habe ich... Hör auf, Pamino. Hör auf, es ist gut. Adios, Callisto. Du siehst ja, wie sie mich behandelt. Sie ist eine alte Nutte, ich hab's dir gesagt. Adios. Alles an so günstigem Ort, wo ich dir mein heimlich Leid bekennen kann. Du hältst dies also für eine große Belohnung, Callisto? Wenn du so fortfährst, könnte dir am Ende noch höherer Lohn zuteil werden. O glückselig, ihr meine Ohren, die ihr ein so erhabenes Wort vernehmt. Doch unglückselig erst hast du mich vollends angehört. Denn so grausam soll der Lohn sein, wie ihn deine wahnwitzige Dreistigkeit verdient. Fort, fort von hier, Unzüchtiger, denn meine Langmut soll nicht dulden. Was ist euch, Callisto? Habe ich etwas Falsches gesagt? Fort von hier, Unzüchtiger, denn meine Langmut soll nicht dulden. Ich werde gehen wie einer, gegen den ein widriges Geschick nur grausamen Hass bereithält. Es bleibt ein durchaus geheimnisvoller Fall, in dem wir uns beide befinden, mein Herr Don Callisto. Ihr meint unser seltsames Zusammentreffen an diesem Ort. Auch, aber vor allem... Des Lebens blinder Zufall. Callisto und Melibea. Warum? Welcher Zufall liegt in unserem Namen? Keiner von beiden ist alltäglich. Und dazu noch, dass beide zusammentreffen. Auch wenn sie nicht in meinen Garten eingedrungen sind, einen Falken verfolgend, wie es in der berühmten Tragikomödie geschieht. Geschrieben vom Baccalaureaten Fernando de Rojas, wie man sagt. Ein schönes Buch nach meiner Ansicht. Es ist wahr. Es gibt eine Ausgabe hier in dieser Stadt Salamanca. Ich habe sie gelesen und wieder gelesen, jahrelang in meiner Zelle. Wie einer, der eine schwere Sünde mit verbotener Lektüre begeht. Unter alten Büchern, in den Kellerräumen, fand ich diese alte Tragikomödie, über der ich ins Träumen geriet. Angefangen damit, das ist wahr, dass die Heldin wie ich heißt. Obschon die Hauptdarstellerin des bewunderungswürdigen Werkes ist die Hölle. Ich wollte sagen, die alte Hure Celestina. Und die gibt es. Und sie heißt so. Und mehr als seltsam, auch sie gehört zu meinem Leben. Da sind auch Parmeno und andere elende Typen. Als sei alles vorbereitet für... Ich weiß nicht was. Sie sind eine seltsame Nonne, Melibea. Seltsam und schrecklich. Ich sehe sie an. Oh, Melibea, ich weiß nicht, ob mit Lust oder Schrecken. Lassen wir es dabei, Herr Callisto. Wir haben nun aus Anlass dieses Kennenlernens uns zur Genüge der Literatur hingegeben und nicht der Besten. Es ist sicher, dass ich nicht die süße Jungfrau Melibea bin, sondern dass ich eine leichtsinnige Frau war. Und bereut habe. Die Welt, der ich angehörte, ekelt mich noch immer. Die Menschen im Allgemeinen und die Männer im Besonderen sind mir ein Gräuel. Und ich bin mir selber Feind. Wollten wir über das alles ernsthaft reden? Ich weiß nicht, ob es zum Weinen oder zum Lachen wäre. Und ich, Melibea, mit meinen 40 und ich weiß nicht wie viele Jahren, aus dem Kloster gejagt. Nachdem meine Jugend... im Kloster verglüht ist. Nichts bleibt mir von dem jungen Callisto der Tragikomödie. Karikaturen von schönen Helden. Ich könnte euer Gnaden, falls es nicht zu lästig fällt, von meiner französischen Unpässlichkeit reden, welch selber aus meinen Schamteilen mit Verlaub einen Herd von Fäulnis gemacht hat. Bitte, bitte, Melibea, nicht solche Worte. Es schmerzt mich sehr, so harte Worte hören zu müssen. So schamlose. Sie sind wirklich Melibea. Sie sind eines von jenen Geschöpfen, wie man sie zuweilen im Traum sieht. Oder mit den traurigen Augen der Fantasie. Jene Geschöpfe, die... Entschuldigen Sie bitte, ich bin etwas erkältet. Ein Jammer. Ich weiß nicht. Ihre Gegenwart löscht alles andere aus. Das ist es. Und außerdem... Was soll das? Was für ein lächerliches Theater ist das? Wer soll da noch wissen, woran man sich halten soll? Eine Tragödie zum Lachen? Oder ist es, dass du versuchst, die arme kleine Nonne zu verführen, du gerissener Bruder? Aber ich bin keine arme kleine Nonne, du trübe Tasse. Merkst du es denn nicht? Ich komme aus der Hölle. Satanas, dieses große Schwein vergisst mich nicht, hörst du? Immer mit seinem Theater und von der miesesten Sorte. Lasst mich doch endlich verdammt nochmal in Frieden. Lasst mich endlich verdammt nochmal in Frieden verfaulen. Ist denn das zu viel verlangt? Habt ihr mich nicht schon genug gestoßen? Ach, mir ist schwindelig, mir dreht sich alles. Oh. Entschuldigen Sie. Ich fühle mich krank. Irgendetwas muss mir nicht bekommen sein. Entschuldigen Sie. Szene 2. In welcher wir Melibea im Gespräch finden mit dem Inspektor der Heiligen Inquisition. Bei diesem Routinebesuch, Mutter Äbtissin, hat sich etwas Seltsames und Unvorstellbares zugetragen. Worauf beziehen sich der Herr Inspektor? Auf die Anwesenheit einer bärtigen Nonne in diesem Kloster, welche für wahr geflohen ist wie die arme Seele, die vom Teufel gejagt wird. Eine bärtige Nonne? Das ist unmöglich. Alle meine Nonnen haben glatte Wangen. Vielleicht, dass eine von den Älteren ein wenig Schnurrbart hat. Aber nie ist ein Bart oder Ähnliches bei uns gesehen worden. Könnte man an den Besuch einer dem Kloster fremden Person denken? Nein, das glaube ich nicht. Die Vorschriften sind sehr streng. Sehen Sie, Mutter Äbtissin, in dieser Stadt Salamanca geschehen in letzter Zeit Dinge, die uns nicht gefallen. Es treibt sich in Salamanca ein grässlicher Propagandist der infamen Doktrinen des pestilenzialischen Ketzers Miguel Servet herum. Besagter ist ein Ex-Mönch, geboren in Valladolid, mit dem Namen Callisto Contreras, der den Funken der Häresie in Salamanca anzuschlagen versucht. Callisto Contreras? Kommt Ihnen der Name bekannt vor? Dieser Hurenbock Pamino hat mir das eingebrockt. Wie meinen? Was willst du von so einem Hurensohn schon erwarten? Diese Bordellsprache in diesem Hause und von den Lippen einer Nonne, das verursacht mir eine tiefe Bestürzung. Wo bin ich? Ich habe nur laut gedacht, Herr Inspektor. Verzeihen Sie bitte. Das bedeutet doch, dass Ihr innerer Wortschatz nicht eben der passendste ist, Signora. Die Sprache, ach, mein Herr, das ist eine schwierige Sache für uns, die wir den größten Teil unseres Lebens in sehr schlechter Gesellschaft verbracht haben. Sie müssen wissen, Herr, dass mich in diesen Tagen einer zum Besten gehalten hat, der in jener verfluchten Zeit, die so fern nicht liegt, mein Zuhälter gewesen ist, in meinem lasterhaften und verdorbenen Leben. Ist es so richtig? Ist das die Sprache, die meinem gegenwärtigen Rang und Stand angemessen ist? Ja, Mutter Äbtissin. Ja. Und worauf spielen Sie an, dass man Sie unlängst zum Besten gehalten hat? Dass dieser Hurenbock Sempronio... Verzeihen Sie, verzeihen Sie. Ich meine, ein unwürdiges Geschöpf hat mich mit Lügen dazu gebracht, jemandem Unterkunft zu gewähren, der von... Ich weiß nicht, welchen Sizilianern verfolgt wird. Ein Mann, der, wie es scheint, der Ketzer ist, den Sie meinen. Donna und Doria, ich will sagen... Verzeihen auch Sie meine Sprache der Wut. Ich will sagen, dass es ein großer Jammer ist, ihn nicht dingfest gemacht zu haben. Denn das Heilige Tribunal wartet mit Ungeduld auf ihn, in dem Wunsch, Salamanca und ganz Spanien von der pestilenzialischen Ansteckungsgefahr seiner abscheulichen Ideen zu befreien. Szene 3. In welcher elende Personen über die Liebe reden und ein Vorfall eintritt, von dem zu hören sein wird. Sempronio. Du bist es. Und Callisto? Er hat mir Bescheid geschickt, zu dir zu kommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe ihn bei mir, bis wir ein besseres Versteck gefunden haben. Setz dich doch. Die Sache mit dem Kloster ist ausgegangen wie der Schuss in den Ofen. Beinahe hätten sie ihn dort erwischt. Ja, aber das ist nicht das Schlimmste. Auch nicht die Verfolgung, die zugenommen hat, weil man im Kloster weiß, wer er ist. Stets gibt es etwas, das schlimmer ist. Was ist es? Dass der Trottel stell dir vor, sich wie ein Irrer in Melibea verknallt hat. Und jetzt sagt er sei kein Christ mehr, sondern Melibea. Und tausend Albernheiten von der Sorte. Und außerdem sieht er in ihr ein Wunder an Reinheit. So eine Art Jungfrau Maria oder ähnliches. Melibea, Freund Parmeno, ist nicht mehr oder weniger Hure als die anderen Weiber. Und außerdem gehört sie zur Gattung der Reumütigen, die nicht die schlimmste ist. Der arme Callisto, wo steckt das Häufchen Elend? Nebenan, flennt wie ein Weib. Er hat bereits versucht, sich umzubringen und so. Er muss einen lichten Augenblick gehabt haben. Ich habe ihm das Leben gerettet. Idiot. Wenn ich richtig sehe, mein guter Callisto, bist du nichts als Jammer. So ist es. So ist es, meine guten, geliebten Freunde. Oh, meine Freunde. Mein Ein und Alles auf der Welt. Blume der Solidarität in meinen schlimmsten Augenblicken. Ich will dir nur so viel sagen, dass er seit 3 Tagen nicht mal eine Haselnuss ist. Wie das? Unter anderem deshalb, weil ich keine Haselnüsse habe. Aber selbst wenn ich welche hätte, er ist ganz auf den Hund gekommen, unser Kallisto. Der Dicke, wie wir ihn nannten, weißt du noch? Es geht mir sehr schlecht, Freunde. Bedenkt, dass ich während meiner Jünglingszeit und meiner Jugend nichts anderes getan habe, als studieren und in Büchern vergraben, in meiner schrecklichen Zelle nach den Zeichen der Ewigkeit Ausschau hielt, ohne dass meine Sinne je einen Atemzug getan hätten. So als wäre ich geistig zurückgeblieben. Oh. Ja, ja, alles musste rein sein, abstrakt. Die einzige Sinnenfreude war das Rauschen des Baches, das Blau des Himmels oder der See, die kleinen weißen Wolken oder die alberne Buntheit der Blumen. Die bloße Vorstellung von einem nackten Frauenkörper machte mich zu einem Gefangenen der Hölle. Und das seltsame Instrument, das ich zwischen den Beinen fühlte, bedeutete nur eine Scham mehr. Meine Schamteile, wie man dazu sagte, wenn man es wagte, diese zu erwähnen in unserer Klostersprache. Obschon man kaum davon Notiz nahm, denn man zog es vor, das Vorhandensein eines so schändlichen Untermieters zu ignorieren. Du bist köstlich heute Abend, mein lieber Kallisto. Du hast sogar mir ein Lächeln abgewonnen, da ich vor allem bekannt bin für meinen mürrischen Gesichtsausdruck. Ich fühle, wie ich aus Liebe sterbe. Ich sage es offen und ehrlich. Melibea ist der Name meines gegenwärtigen Wahnsinns. Oh, ja, ja, ich weiß wohl, dass diese Entdeckung zu spät kommt. Nun bin ich alt. Ja, ja. Na, schon 40 Jahre. Und ich habe sie nicht gekostet. Denn man kann nicht die Liebe Kosten nennen, wenn man diese nicht durchgemacht hat. Es sei denn seit kurzem durch einsame und manuelle Exerzitien. Und das noch im Geheimen, sogar für mich selber, der ich Angst hatte, mich bei so trauriger und elender Gymnastik zu beobachten. Ich muss dich darauf hinweisen, dass wir, Männer wie Frauen, eigentlich ein beklagenswertes zoologisches Reich darstellen. Nämlich das der traurigsten Säugetiere, die man sich vorstellen kann. Wie kann das sein? Jetzt, wo ich die wahre Schönheit des Himmels im Herzen der Erde und des menschlichen Leibes erkenne. Aber hast du denn je ein Ding gesehen, das lächerlicher wäre, als wir Menschen es sind, armer Kallisto? Angefangen damit, dass ein seltsames Wesen mit zwei Eutern uns aus sich entleert, dies finstere Säugetier, wie der Dichter sagt. Und zuweilen fallen wir heraus, dass es war, in Begleitung von Blähungen, die unseren traumatischen Auftritt in diese Scheißwelt begleiten. Hör nicht auf ihn, Kallisto. Sempronio gilt hier unter uns als Miesmacher und Pessimist. Findest keinen, der blinder wäre für die Schönheit der Dinge. Es ist die beschissenste Wahrheit, die ich gesagt habe, Parmeno. Und Wahrheit ist auch, dass der menschliche Leib, um es einmal so auszudrücken, eine reichlich lächerliche Zusammenstellung ist. Eine elende Beschaffenheit, von der man mit Begeisterung ausruft, welche Vollkommenheit, Abbild und Ebenbild Gottes. Der bloßen Tatsache wegen, dass er funktioniert. Und das mehr oder weniger. Und je nachdem. Denn da ist die Welt von Durchfall und Lepra, von Ausschlag und Eiter, von Pestilenz und kaltem Todesschweiß. Du übertriffst dich, Lemporno. Du übertriffst dich. Und wenn wir über den Coitus reden, von dem du jetzt in deiner außergewöhnlichen Ignoranz als von etwas Göttlichem träumst, so wisse, dass er eine abscheuliche und peinliche Sarabande ist. Und stets die reine Vergewaltigung für die Intimsphäre des gevögelten Weibchens. Und immer auch eine biologische Falle. Die wir arme Sünder, Gott gäbe es ihn, nie und nimmer verzeihen könnten. Wie soll ich mich euch verständlich machen? Ich bin dabei, die Wunder zu entdecken und auch die Schrecken. Mich schmerzen nicht die natürlichen Anlagen Sempronio, die Wunder und Schrecken des Leibes. Ich habe, Freunde, nicht gelebt in dieser Welt der Leiber. Ich war wie ein Gespenst unter den Dingen, glitt zwischen ihnen hindurch, lebte an keinem Ort, in einem mystischen Raum. Jetzt aber endlich habe ich die göttliche Melibea kennengelernt. Und du hast dir wirklich den passenden Ort für deine Andacht ausgesucht. Und so nimmt es nicht Wunder, was dann geschah. Der klassische Pfeilschuss. Wie im Hintertreppenwitz. Darüber kannst du lachen? Über mich? Nein, nein, entschuldige, Mann. Du weißt doch, wie ich bin. Ich denke mir nichts Schlechtes dabei. Willst du behaupten, du hättest bis heute nicht gemerkt, dass du ein materieller Körper bist? Dass du es nicht gespürt hast? Also ja, natürlich. In Form von Hunger, Durst, Müdigkeit, dann und wann Kopfschmerzen, na schön. Und zuweilen ein paar Erektionen meiner Altarkerze. was ich stets zu ignorieren versucht habe. Alles andere war himmelblau mit goldenen Gesängen, ein geschlechtsloser Flug zwischen den Gespenstern der gegenständlichen Welt. Jetzt aber, jetzt liebe ich Melibea und kann nicht leben ohne sie. Was für ein Tiefstand. Ich leide wie ein Sträfling und sterbe vor Eifersucht. Ich kann diesen entsetzlichen Zustand nicht aushalten. Eifersucht auf was? Melibea hat das hinter sich gelassen, was du in deinen Worten die Welt der Leiber nennst. Und es ist sicher, dass sie den ihren nunmehr mit schrecklichen Bußen straft. Außerdem ihr Körper, einst begehrenswert, muss heutzutage viel zu wünschen übrig lassen, um die Wahrheit zu sagen. Die Zeit vergeht, es ist unumstößlich eine Wahrheit. Zu schnell vergeht sie. Wo ist der Schnee vom vorigen Jahr? Erinnere dich an die Worte von jenem dichtenden Strolch, den man Villon nannte. Was in der Seele vorgeht, diese Zeit vergeht nie. Niemals. Niemals. Das ist so. Ich muss sie unbedingt sehen. Parmeno, Sempronio, ich bitte euch um Hilfe. Hilfe! Auf der Stelle sie sehen? Auf der Stelle, jetzt gleich. Ich muss sie unbedingt jetzt sehen. Jetzt, jetzt, jetzt! Melibea, das ist unmöglich. Warum? Primo, sie ist wie eine Furie, nachdem wir sie mit dem Märchen von der sizilianischen Rache getäuscht haben. Secundo, sie hat dich bei der Heiligen Inquisition angezeigt, wie ich von einem Schreiber des Heiligen Offiziums erfahren habe. Und sie wissen, dass du in Salamanca bist. Es patrouillieren Streifen und das Kloster wird besonders bewacht. Trotz allem, ich muss sie sehen. Hör zu, Callisto, mein armer Trottel. Man kann davon ausgehen, sage ich, dass Melibea und du nicht füreinander geboren seid. Eine Illusion, die man so häufig unter den Kretans beiderlei Geschlechts findet. Ihr bewohnt beide sehr verschiedene Planeten. Du, Callisto, hast dich auf den Weg gemacht, es war aber auch wirklich Zeit, zu einem Ort, von dem Melibea zurückgekommen ist und an den sie nicht ohne, dass ihr schlecht wird, denken mag. Dieser Ort, von dem ich rede, ist der der fleischlichen Vereinigung. Das Bett zum Ficken, mit Verlaub. Wahr ist es, Melibea, was das betrifft, sagen wir mal, den größten Widerwillen hegt. Wer sie früher kannte und sie heute sieht, die Nonnenhaube ist dir zu Kopf gestiegen. Du hast es gesehen, Callisto, wie sie mich aus ihrem Kloster verabschiedet hat. Sie, die zu mir, also wie soll ich sagen, wir, die wir ein Herz und eine Seele waren und vor allem dann, wenn wir uns auf diesem Möbel trafen, das Sempronio soeben erwähnt hat. Willst du damit sagen, dass du und sie... Parmeno ist dein Freund, Callisto. Und er spricht zu dir von Mann zu Mann. Ja, so ist es, Callisto. Und du musst wissen, dass ich in meiner Eigenschaft als Zuhälter und Mädchenhändler im Vergnügungsviertel von Salamanca ein schönes Geld von meinen Mädchen zusammenkriegte. Und die am meisten einbrachte, das war Melibea. Besser, man lernt das Leben kennen jetzt, wo du, mein armer Callisto, dich mit ihr vereinigen willst. Und du musst wissen, dass ich auf meine Weise auch um Melibea schön tat. Und ich habe ihr nicht mehr als zwei oder drei verdiente Ohrfeigen verpasst. Zum Beispiel, als das dämliche Stück, du siehst, wie zärtlich ich sie nenne, mir die Franzosen alle hängen. Nein! Also der ist hin. Es ist augenscheinlich, dass du verrückt bist, denn auf andere Weise kann man es nicht verstehen. Was soll ich jetzt tun? Was Parmeno betrifft, so weißt du, dass er ein Schwein war. Wie alle Welt. Mach dir keine Sorgen weiter, wir werden ihn gleich verscharren. Was mich angeht und angesichts der Ernsthaftigkeit deines Falles und weil ich dich zärtlich liebe, ich hab dir gesagt, du sollst sie zumachen. Es kann irgendwer kommen. Denk daran. Du bist jetzt nicht mehr nur ein Ketzer, sondern überdies ein Mörder. Ich kann mich einfach nicht rühren. Idiot. Gut. Ich sagte, ich wolle dir meine Hand hinhalten, wenn du so sehr darauf bestehst in der Angelegenheit Melibea. was ich nicht ohne eine bestimmte Summe Geldes tun kann. Alles, was ich besitze. Die Hütte, die mir meine Eltern am Ufer des Tormes vermacht haben, ist dein von jetzt an. Auch habe ich einen goldenen Ring und ein Armband von meiner Großmutter. Dann? Also dann werde ich mit der Zigeunerin Celestina sprechen. Oh, was war das? Ein Donner? Der Himmel hat sich mit einmal bewölkt. Eben war doch noch keine Wolke zu sehen. Celestinas Launen, da bin ich sicher. Die große Hexe hat sicher gemerkt, dass ich von ihr rede und sie will sich wichtig machen. Was für eine Kanaille sie ist. Das Theater gefällt ihr. Die große Füchsin. Was ist denn jetzt mit dir? Du hast Celestina gesagt. Ja, und? Also ist jetzt Celestina an der Reihe. Was kann bloß dieser Rückgriff des Autors zu bedeuten haben? Also meine Celestina ist eine ägyptische Zigeunerin, mehr sage ich dir nicht. Lustig und maulfrech. Ja, es ist gut nun, Celestina. Ist das nicht ein sehr überladener Effekt? Du treibst einen Spott mit mir. Wie könnte deine Celestina denn derartige Kräfte haben? Es ist wahr, wie ich dir sage. Celestina, der wir deinen bedauerlichen Fall vortragen wollen, da er nun mal mit menschlichen Mitteln unmöglich zu lösen ist, praktiziert die Kunst der Hexerei, die sie von ihrer Mutter geerbt hat. Diese wurde zusammen mit anderen aus Salamanca hier auf dem Hauptplatz vor etwa 50 Jahren verbrannt. Wie alt ist denn diese Zigeunerin? Nach meinen Berechnungen so an die 100. Ich sehe nicht, was diese Celestina für mich tun könnte. Erstmal. Mit Hilfe ihrer Kräuter- und Verjüngungssoßen sieht sie aus wie 20. Dann, lass dir sagen, dass abgesehen von der teuflischen Seite der Angelegenheit, Celestina, diese Königin der Lust, Melibea zu ihrer Schülerin gehabt hat. In einem Bordell, das sie hinter der Stiftskirche besaß. Außerdem steckt diese Zigeunerin Celestina tief drin in unserer Unterwelt, wo sie sehr hohe Persönlichkeiten kennengelernt hat. Das öffnet ihr Türen, die noch schwieriger zu öffnen sind als die dieses miesen Klosters. So also, lieber Callisto, werden wir Celestina einen Besuch abstatten und sei unbesorgt. Auch wenn dich Melibea nicht einmal von Weitem sehen will, wird sie eine Unterredung mit dir zustande kriegen. Schön, und jetzt, wo es dunkel geworden ist, hilf mir, diesen armen Freund unserer unbeschwerten Jugend auf christliche Weise zu begraben. Ach ja, das hatte ich vergessen. Wo soll ich anpacken? Szene 4, welche von Celestina handelt. Gar nicht trennen von meinem Bett aus ägyptischer Erde. Es hält mich ewig jung. Oh, seit sie mich auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Es wird jetzt 50 Jahre her sein. Ist meine Gesundheit etwas angeschlagen. Ich muss mich pflegen, Ariusa. Immer mehr breitet sich dieser Aberglaube aus, wonach die Hexen ein Märchen sind, der Tod wirklich existiert und andere Ungeheuerlichkeiten. Ich weiß nicht, wo das noch enden soll. Komm, Kind, hilf mir beim Kämmen. Was hast du da vom Besuch gesagt? Es ist wahr. Sempronio ist gekommen mit einem Freund. Er sagt, er muss dich dringend sprechen. Sage mir, er soll eintreten, Mädchen, und mach ein paar Gläser zurecht. Es ist Nacht, Ariusa. Das muss gefeiert werden. Wie sehe ich aus? Schön. Schön wie die Nacht. Mit einem Wort also, ich kann nicht leben ohne sie. Ich habe weder Lust zu essen noch zu leben. Celestina und meine Nächte verbringe ich in schrecklichen Kämpfen gegen meine vielen Ängste. Ich kann kein Auge zumachen. Und ich möchte sterben, Signora Celestina. Langsam werde ich verrückt. Das darf nicht sein, Callisto, Junge. Sich davon mache, ist das Letzte, was einen einfallen darf. Was für ein Quatsch, zu sterben. Ach, Signora Celestina, ich weiß nicht, was ich tun soll, um dieses Leben zu leben. Ich verströme mich. Ich laufe aus... Zuerst einmal nenne mich nicht Signora, Hübsche. Los, mach weiter. Celestina, meine Leiden sind viele und von den schlimmsten. Und ich denke, so weiterleben, das ist das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Nun sei kein blödes Mondgesicht, Dummerchen. Trottelchen, kleine Perle, beruhige dich und sprich zur Mutter Celestina, der Königin der Zigeuner in allen spanischen Reichen. Du bist verliebt. Du wirst verfolgt. Was weißt denn du von diesen Leiden? Was sollen da meine Zigeuner sagen? Siehst du sie dort auf ihren Dörfern? Ihre Augen sind traurig, weil niemand sie liebt. Und sie haben Hunger. Und du siehst, wie sie tanzen und singen. Und mit welcher Freude. Was also erzählst du davon wegen Leiden? Gehörst du vielleicht zu einer verdammten Rasse wie die unseren? So, nun lass mal dein Problem hören, du feines Herrchen und Mondgesicht, der du kein Zigeuner bist. Lass hören, Mann, sag schon. Verzeiht, ich habe es mir nicht aussuchen können, kein Zigeuner zu sein. Es ist ein... Mein Problem ist... Nein, das ist nichts. Schon gut. Ein Problem eines Klosterbruders, Lappalien. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, Madre mia, ich habe einfach Angst, nicht zu taugen. Und das beunruhigt mich jetzt wegen Melibea sehr. Dem Tastgefühl nach scheint der Apparat aber nicht defekt zu sein. Ich bin ein wenig alt und außerdem habe ich in letzter Zeit etwas viel Branntwein getrunken. Und dann hatte ich neulich einen Reinfall mit einer Nonne. Mit einer Nonne, hast du gesagt? Mit so einer fängst du an? Halunke. Profanierst eine, die den Schleier genommen hat. Ich wollte nicht. Etwas geschah. Es war nicht möglich. Also ich... Wenn du nicht wolltest, wie du sagst, dann ist es logisch, dass da kein Weg hineinführte. Kein Grund zur Aufregung. Aber was, wenn ich will und nicht kann? Wir werden in eine kleine Weile anfangen, dieses Problem zu klären. Und ich werde dich, du hörst richtig, an Melibeas Seite bringen. Was wirst du mir? Kann ich mehr wollen? Aber bevor wir anfangen, müssen wir der Reihe nach all diesen Ideen zerstören, die du noch in deinem Eselkopf hast, dem nur noch die Ohren fehlen. Damit du vollständig bist. Du hast soeben das Leben entdeckt. Und es erscheint dir wünschenswert, aber auch schrecklich. Ist es nicht so? Woher weißt du das? Weil du gesagt hast, Leben ist das Letzte. Ich entdecke Melibeas Schönheit. Ihre göttliche Schönheit und... habe ich mich falsch ausgedrückt? Es ist schon lange her, dass ich Melibea gesehen habe, seit sie ihre fröhliche Wohnung verließ, um sich in dieses traurige Hurenhaus von einem Kloster zurückzuziehen. Aber nie hat man von ihr sagen können, sie sei eine göttliche Schönheit. Wie scheußlich. Sie war ein vollkommenes, teuflisches Geschöpf. Und darin lag ja, das ist doch klar, ihr enormer und verwehrender Zauber. Das Göttliche ist notwendigerweise das Hässliche, das Schreckliche, Ekelhafte. Mein armer Freund, wir wollen das nicht durcheinander bringen. Ich habe göttliche Schönheit gesagt, weil ausgehend von meiner theologischen Ausbildung bei den Schwarzrücken... Mach dir nichts daraus, Mann. Sprich weiter. Also entdecke ich die teuflische Schönheit des Weibes. Es ist Melibea. Das klingt schon besser. Aber zugleich entdecke ich mit Entsetzen die Niedertracht des Lebens. Der verpestete Schlamm, in welchem das Leben geboren wird und sich bildet. Und ich fühle Entsetzen in diesem Lebensschlamm einzutauchen. Denn ich bin rein und einmalig. Celestina, lach nicht über mich. Aber Callisto, wie kannst du so etwas sagen? Das Leben ist niemals niederträchtig. Niemals. Das einzig Niederträchtige in diesem Leben, das ist wahr, ist der Tod. Ah, Callisto, soll ich dir von Melibea erzählen? Melibea war das Leben, als ich sie kennenlernte. Sie war die Freude des Stadtviertels und meine beste Gehilfin für alles. Mal eine Jungfrau reparieren, mal einen Zaubertrank aus Krautern kochen. Sie war, was man eine Hexe nennt. Und du musst sie dir fröhlich vorstellen. Das schmerzt dich, zu wissen, dass sie gelebt hat, bevor du sie kennengelernt hast? Diese Eifersucht von dir ist eine Unverschämtheit und eine Knauserei. Sei großzügig, Callisto, sei teuflisch. Ich bitte dich. Es ist nur, dass mir ihr entehrter Leib leid tut. Für Geld in diesem Schweinestall von einem Bordell, das, wie man mir gesagt hat, du regiert hast. Ist es wahr, dass du 100 Jahre alt bist? Die alte Hure Celestina? Ist es wahr, dass du der Teufel bist und dass deine Mutter auf einem Scheiterhaufen von der Inquisition verbrannt worden ist? Ist es wahr, dass du nachts mit den Schatten und Gespenstern erscheinst und auf einem Besen fliegst? Bis auf das mit meiner Mutter ist alles andere wahr. Hast du etwas dagegen? Nein, nein. Während du, wie ich so sehe, ein ehrenwertes Schwein bist, wenn man das so ausdrücken darf. Und was dich ärgert ist, dass du bei Melibea zu spät gekommen bist und sie benützt findest. Ist das nicht so? Wie sagst du? Ich habe nicht vor, sie zu benutzen, Celestina. Ich fühle Liebe. Liebe. Sie aber kommt sich benutzt vor und deshalb hasst sie die Männer. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, Celestina, aber das ist der Hauptgrund dafür, dass ich mich ihr nicht nähern kann. Denn ihre Augen sehen mich so, als wäre ich ein Mann, begreifst du? Als wäre ich. Und ich bin doch kein. Ich meine, Schon gut. Das Problem ist ja noch ernster, als du meinst. Noch ernster? Aber ja. Weil du, O Callisto, noch nicht geboren worden bist. Melibea aber gestorben ist. Hat dieser Donner etwas mit dir zu tun? Ja. Er dient dazu, etwas zu unterstreichen. Ah, gut. Gut, ich verstehe. Aber ich war nicht darauf vorbereitet. Das ist so eine Art, etwas zu unterstreichen, dass ich... Der war schon besser, weil man darauf gefasst war. Aber wie hast du gesagt, dass ich gerade geboren werde? Komm in meine Arme, Junge. Komm, Kleiner. Das alles mag ja noch angehen. Aber dass Melibea tot sei, nein, das nein, tausendmal nein. Doch, sie ist tot. Tot wie ein Engel. Und jetzt freue dich, Callisto, freue dich. Denn Melibeas totes Herz muss wieder schlagen, wenn wir alles tun, was dafür nötig ist. Du und ich. Wir beide werden dies Wunder vollbringen. Das ist mein Geschäft. Hast du das nicht gewusst? Nun, das ist Celestina. Diese teuflische Brücke zwischen den beiden Wesen, die nicht wissen, wie sie sich finden sollen. Diese unmögliche Verbindung zwischen den Geschlechtern. Dieser Sieg gegen die Einsamkeit. Die Einsamkeit ist eine göttliche Erfindung. Wusstest du das nicht? Tückischerweise von dem da oben ins menschliche Herz gesenkt. Ja. Oh, aber Celestina. So. Oh, Celestina. So. Ach, kein Zweifel. Jetzt bist du ein Mann. Du bist dabei, bestens geboren zu werden, weißt du. Danke. Ach. Danke. Ja? Sagen Sie, Schwester, wer ist da? Eine Nachricht für Sie. Eine kleine Nachricht. Warten Sie einen Augenblick. Wer will was um diese Nachtzeit? Es ist eine kleine Alte, die darauf besteht, Sie zu sprechen, Mutter. Sie ist mir bis hierher nachgelaufen und hat mir diesen Zettel gegeben. Mit der Bitte, dass Sie ihn lesen. Die arme Frau. Es ist eine Dame, die im Sterben liegt und geistlichen Beistand braucht. Ich kann mich nicht weigern, sie zu empfangen. Lass sie eintreten. Ja, sofort. Kommen Sie. Treten Sie näher, Signora. Eine gute Arbeit, möge Gott uns geben, Frau Abtessin. Es geht mir schlecht, Frau Mutter. Du kannst gehen. Sagen Sie mir, worin eine Sklavin des Herrn Ihnen dienen kann. Worüber lachen Sie? Sie müssen wissen, liebe Schwester, ich hatte mich soeben meinen frommen Gebeten hingegeben und habe sie unterbrochen, um sie anzuhören. Celestina, du bist das. Du siehst gehen. Wie kommst du hierher? So lange habe ich dich nicht gesehen. Das ist wahr. Und so habe ich mir gesagt, ich gehe und bin heute Nacht ein Weilchen bei ihr. Und ich weiß, wie schwierig es ist, in dieses heilige Haus einzudringen. Mhm. Ist mir dieses kleine Theater eingefallen. Du weißt ja, wie gern ich mich immer verkleidet habe und mich amüsiere. Wie ich so ohne weiteres aufgetaucht. Ist es sicher, dass mich die Pförtnerin nicht reingelassen hätte? Habe ich recht? Natürlich, sie hat strenge Anweisungen. Und wie geht es dir? Du siehst ja. Und dir? Du siehst ja, bestens. Fröhlich war ein Osterfest. Mama mia. Für dich vergeht die Zeit nicht. Für dich auch nicht. Findest du mich nicht schrecklich alt? Ach, was? Du bist wunderbar. Besser als je, wenn du meine Meinung hören willst. Ich möchte schrecklich alt sein. Warum, Dümmchen? Ich möchte sterben. Noch so eine. Aber Melibea, so also steht es mit uns? Was ist los mit dir, Tochter? Was ist los mit euch jungen Leuten heutzutage? Sieh mich an, Liebe. Ich denke nicht mal an meine 100. 100, das ist schnell gesagt. Und sieh mich an. Aber Kind. In einer Hinsicht macht es mich ja froh, dich in diesem Zustand zu finden. Denn das bedeutet, dass du noch nicht gestorben bist. Wie ich fürchtete, weißt du? Und jetzt weiß ich, dass wir sicher zur rechten Zeit gekommen sind, dich zu retten. Du mich retten? Ach, die große Hure, du und mich retten, die Zigeunerin. Wie willst du mich retten? Mit diesem Gestank nach Schwefel, der von dir ausgeht. Mit dieser verfaulten Seele. Vade retro, Satanas. Oh, Weib, reg dich nicht auf, beruhige dich. So schlimm ist es doch gar nicht. Hinweg, hinweg mit dir. Du bist etwas, das aus der Hölle in mein Leben zurückkommt. Du Füchsin. Das ist wahr. Aber was ist daran Schlechtes? Lass hören. Und lüg nicht in deiner Antwort. Lügen ist eine Sünde. Etwas Schreckliches rührt mich an. Ich habe versucht, dich mit einer wohlwollenden christlichen Seele zu empfangen. Und jetzt sehe ich, du bist nach wie vor die gleiche Bestie der Apokalypse. Weib, du hast eine Art, die Dinge zu sagen. Also dich erträgt ja keiner. Ich bin ja einer sehr ernsthaften und wichtigen Angelegenheit wegen. Aber davon ein andermal. Ich gehe. Und entschuldige. Worum handelt es sich denn? Nein, was? Du wirst es mir schon sagen. Ich kenne dich doch. Schön. wenn du es unbedingt wissen willst. Es geht um einen alten Mann, dem Sterben liegt. Er kann jeden Augenblick hinüber sein. Und was kann ich tun? Na, das musst du wissen. Bist du nicht eine Nonne von weiß ich nicht was? Nun rede, denn ich will nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass ich einem armen Bruder nicht beigestanden habe. Du kennst den Ärmsten. Ich? Ja, er ist ein Theologe von einem gewissen Ruf. Und der Arme wird sehr verfolgt von der Inquisition. Du hast ihn zu Beginn dieser fantastischen Tragödie in deinem Kloster aufgenommen. Es ist wahr, ich weiß nicht, wo er wohnt. Er kam zu mir. Er muss wohl irgendwo auf der Flucht sein. Ach ja, dieser Callisto. Ein armer Mensch. Er musste Hals über Kopf von ihr weg. Als Ketzer ist er einer der lächerlichsten, die ich je gesehen habe. Ein blasphemischer Zwerg. Armer Mensch, letzten Endes. Er wünscht dich zu sehen, um sich von dir zu verabschieden, weißt du. Er ist auf dem Weg in die andere Welt. Nach Amerika? Nein, das nun nicht. Er will sich umbringen, der Kleine. Er hatte schon einmal versucht, aber ohne Erfolg. Und diesmal? Ich selber habe ihm einen erstklassigen Trank zubereitet. Er ist nicht zu retten. Sieh mal, ich habe ihm überzeugen wollen, dass das Leben schön ist und solchen Sachen. Aber nichts. Weißt du, was dieser dicke Kerl ist? Nein, es geht mich auch nichts an. Es schmerzt ihn, allem Anschein nach, dass er zum Tierreich gehört. Na, wie findest du das? Er ist mehr als überspannt. Mich bringt er ja zum Lachen mit seinen Traurigkeiten. Vor allem, wenn er anfängt zu weinen, ist er mehr als komisch. Ich habe ihn nicht gerade freundlich behandelt, als Parmenu ihn herbrachte mit dieser Geschichte, dass die hinter ihm her wären. Stell dir vor, kaum dass er mich sah, hat sich der Kerl in mich verliebt. Und ich, weil ich glaubte, er sei ein ganz Fixer, habe ihn mit Verlaub in den Arsch getreten. Das ist so seine Art. Callista ist so. Der Junge ist nicht bösartig. Also, wenn du ihn empfangen willst, würde er dir ein pathetische Abschiedsszene liefern und dann überaus getröstet abkratzen. Was kann dir das für Mühe machen? Was die entsprechenden Umstände eures Stelligeins angeht, das würde ich gerne in die Hand nehmen, Kind. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Weib. Ihn dem heiligen Offizium ausliefern, dazu habe ich kein Herz. Mag auch noch so ein Ungeheuer sein. Aber ihn zu empfangen... Wenn du ihn nicht sehen willst, auch gut. Ich schicke ihn in die andere Welt, ehe du Amen sagen kannst. Was bist du für ein Teufel? Ich dachte, dass dieser Callisto dir eine Gelegenheit bietet, wie du ihn auf deine Art, in Freiheit, eine Weile leiden lassen und dich ein wenig an dem Mann im Allgemeinen rächen könntest. Wenn das nur mal deine Absicht ist. Ich weiß nicht. Ich hoffe, du verstehst mich. Ich habe ja nichts davon. So ist gut. Ich dachte schon, es würde nicht funktionieren. Was? Nichts. Nichts. Na schön. Auf Wiedersehen. Es hat gedonnert. Aber ja. Und jetzt noch einmal. Warte einen Augenblick. Ja? Ich werde mit diesem Callisto aller Teufel reden. Ein einziges Mal. Und ich werde dir sagen, du Hexe, weshalb ich ihn empfangen will. Nicht, was du dir vorstellst, du Teufel. Nicht für Tändelei und Liebeskram. Nicht, um ihn zu bekehren. Auch nicht, um ihn zu trösten. Auch nicht, um ihn zu quälen und mich an seinem männlichen Jammer zu ergötzen. Auch nicht, und das schon gar nicht, um ihn vom Tode zu retten. Soll er sehen, wo er bleibt? Das ist sein Problem, nicht meins. Nein, nein. Ich werde ihn empfangen, um ihn zu töten. Auf die bestmögliche Weise. Hörst du? Er will sterben. Also soll er sterben in der Erhabenheit des Glaubens. Oder so ähnlich. Das ist deine Sache. Ich verstehe davon rein gar nichts. Soll ich ihn nun ins Kloster bringen? Ja. Und sehr vorsichtig. Einverstanden. Ich schicke dir Nachricht, soweit ich kann. Gott weiß. Und du mit dem Teufel. Ich weiß, du hörst das gern. Dankeschön, Mädchen. Danke. Ich bin sehr glücklich in diesem Augenblick. So ist es gut. So ist es gut. Beschließen wir die Szene mit einem Kuss. Was bist du für ein Esel? Hast du nicht gesehen, dass es eine Nonne war? Kann ich doch nicht wissen. Ich habe eine unmoralische Szene gesehen und es schien mir richtig einzuschreiten. Und wie bringen wir das dem Herrn Bischof bei? Wir könnten sagen, es sei eine Sau gewesen, die sich auf dem Leichnam erleichtern wollte. Das ist eine gute Idee.